Ein Grab von Josef Gisch. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Grab von Josef Gisch. Irgendwo vor langen Jahren haben düstere Männer eine Gruft gegraben. Eingesunken ist der Hügel einer. Weiß nur, wer dort unten schläft. Sonst keiner. Ich, sonst keiner. Niemals habe ich den Ort gesehen, dennoch wusste ich, welchen Weg zu gehen. Und ich konnte jene Stätte finden. Ein Geheimgefühl würde mir's verkünden. Mir's verkünden. Mutter, liebes Mutterchen, dich haben sie in jenes niedere Bett gegraben. Ach, wenn ich so denke, welches Sehnen. Schwelle da mein Herz, und wie viel Tränen. Wie viel Tränen. Ende von Ein Grab von Josef Gisch.